Ein altes Liebeslied. Ich wollte an dieser Stelle noch mit einem Freund zusammenspielen, aber er kann heute nicht kommen. Er hat beide Beine gebrochen. Er hat eine Zigarette in den Kanalschacht geworfen und hat versucht, sie auszutreten.